Pimpelpaas. Rednerin begrüße ich jetzt ganz herzlich stellvertretend für die Landesschülervertretung Katharina Horn. Katharina, du hast das Wort. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ein ganzes Jahr ist seit der letzten Landtagswahlgang. Die Probleme sind dennoch die gleichen. Und was mich noch mehr schockiert, ist, dass der Ministerpräsident immer noch Roland Koch heißt. Pimpelpaas.